Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Susie Grime und weil ich Feministin bin, kriege ich leider... Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Susie Grime und die Leute sagen immer, Susie, dein Kleiderschrank ist so geil. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Susie Grime und weil ich Feministin bin, muss ich mir leider immer wieder an den Kopf werfen lassen, dass ich doch eine Männerhasserin sei. Wenn ihr das sagt, muss das wohl stimmen und deswegen... Kennt ihr das? Wenn ihr einer bestimmten Sache unbedingt ausweichen wollt, diese aber dennoch immer wieder über den Weg lauft? Ähnlich geht es mir mit der folgenden Dame, die jetzt offenbar dabei ist, querbeet durch alle möglichen YouTube-Kanäle ihren Schmutz zu verbreiten. So auch bei Jäger und Sammler, einem Kanal des Gemeinschaftsangebots der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit dem Namen Funk. Dass die Tage des investigativen Journalismus schon lange gezählt sind, sollte den meisten von euch ja bereits bekannt sein. Anstatt jedoch diesem Trend entgegenzuwirken, geben nun auch die öffentlich-rechtlichen Medien immer mehr dem Druck des vermeintlichen Mainstreams nach und stampfen Formate voller Falschinformationen und Halbwissen, auch gerne als Meinungsjournalismus bezeichnet, aus dem Boden. Der Grund? Unklar. Möglicherweise wird es als hip und modern betrachtet. Oder es spart einfach Kosten. Aber unabhängig davon, was letztendlich der Grund für diesen Abwärtstrend ist, so stellt es eine Beleidigung für jeden dar, dessen Geist noch nicht vollständig verbrannt ist. Also, was erwartet uns hier? Sex liebt jeder. Aber hier kommen drei Dinge, die mich an Verhütung ankotzen. Susie erzählt uns, was sie an Verhütung ankotzt. Wow, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Die gefestigten Hypothesen und die felsenfesten Argumente, die uns bevorstehen, kann ich quasi schon durch den Bildschirm knistern spüren. Frauen fressen seit einem halben Jahrhundert Hormone, um zu verhindern, dass ihr Leben für die nächsten 18 Jahre ruiniert wird. Wow, wow, wow, wow. Langsam, Susie. In dem Satz steckt so viel Unsinn, dass wir uns da langsam rantasten müssen. Frauen fressen seit einem halben Jahrhundert Hormone? Ob es Frauen gibt, die Hormone in Tablettenform fressen oder doch eher einnehmen, sei einmal dahingestellt. Wichtig wäre hier jedoch zu erwähnen, dass diese Frauen die Pille freiwillig einnehmen. Oder bist du da anderer Meinung, Susie? Und ob eine Schwangerschaft und die nachfolgende Elternschaft grundsätzlich das Leben einer Frau für die nächsten 18 Jahre ruinieren, würde ich jetzt auch erst einmal als deine höchst subjektive persönliche Bewertung einstufen. Aber ja, ich weiß. Es geht hier ja darum, was Susie an Verhütung ankotzt. Daher darf man hier keine objektive Betrachtung der Sachverhalte erwarten. Ich fühle mich auch manchmal so, als würde man mir das Recht nehmen, dass ich als Frau mich über Dinge wie Sexismus in einer witzigen Weise aufrege. Stimmt, man muss ja immer sauer sein. Weil wenn du dann über Sexismus redest, dann musst du halt todernst sein und dann darfst du halt keine Witze darüber machen, dass du mit deinem Eyeliner Vorhäute abschneiden könntest. Aber das erlaubt es mir glücklicherweise, eine Bewertung von Susies persönlichen Ansichten vorzunehmen. Ist ja schließlich alles nur voll ironisch, sarkastisch und witzig gemeint und so. Sucht euch einfach das Adjektiv aus, welches am besten passt. Hauptsache, ich habe ein Hintertürchen, um mich aus der Affäre zu ziehen, wenn es drauf ankommt. Nachdem ich ihre Ergüsse in eine hochkomplexe Formel übertragen und durchgerechnet habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Susie oberflächlichen und undifferenzierten Müll aus ihrer Kommunikationsöffnung schleudert. Dass Frauen noch mindestens 5 weitere nicht-hormonelle Möglichkeiten zur Verhütung haben, wird von ihr natürlich komplett ignoriert. Oder sie weiß es schlicht und ergreifend nicht, was eine ähnlich hohe Plausibilität hat. Und von den Optionen des Schwangerschaftsabbruchs wie der Pille danach oder der Abtreibung bis zur 12. Woche oder den Möglichkeiten, ein Kind nach der Geburt noch immer aus der eigenen Obhut zu geben, wie Babyklappen oder der Freigabe zur Adoption, hat sie wohl auch noch nie etwas gehört. Oder es passt ihr einfach nicht ganz so toll in ihr Welt- und Meinungsbild, weshalb sie diese Informationen kurzzeitig aus ihrem Gedächtnis löscht. Interessanterweise sind das nämlich alles sogenannte reproduktive Rechte, die allein Frauen vorbehalten sind. Größere Wahlfreiheit ist gleich Einschränkung. George Orwell würde bei der Betrachtung dieses Doppeldenk im Grab rotieren. Ach Susie, du bist mir schon so eine. So eine Sexistin meine ich natürlich. Aber keine Sorge, ist alles ironisch gemeint. Wo bleibt eigentlich die hormonelle Verhütung für den Mann? Ja, wo bleibt die eigentlich? Könnte es vielleicht sein, dass Entwicklungssprünge in Bezug auf die männliche Verhütung auf sich warten lassen, weil für die Forschung und medizinische Versorgung von Frauen im Durchschnitt 4-mal so viele Fördergelder eingesetzt werden wie für Männer? Dass allein in den USA eine 15-jährige Studie des Office of Research on Women's Health über die Auswirkung von Östrogenen auf Frauen mit $600 Millionen gefördert wurde, während der gesamte Forschungszweig, der sich mit männlicher Gesundheit befasst, seit dem Jahr 2003 nur mit gerade einmal $200 Millionen gefördert wurde? Ach Quatsch, Unfug. Wir wissen doch alle, dass Wissenschaftler sich von Luft und Liebe ernähren und deshalb ausschließlich an den Forschungsprojekten arbeiten, welche ihnen am Herzen liegen. Fördergelder spielen überhaupt gar keine Rolle für die Qualität und Quantität von Forschungsergebnissen. Tja, gerade wurde erst eine Studie zu dem Thema abgebrochen, weil Männer die Nebenwirkungen der Hormonspritze nicht vertragen haben. Die Symptome? Gewichtszunahme, Migräne, Depression. Erzähl mir was Neues, Schätzchen. Susie unterschlägt natürlich die Symptome, die zum Abbruch der Studie geführt haben. Erektile Dysfunktion, echte Depression, also keine depressiven Verstimmungen wie bei der Antibabypille, und Vorhofflimmern. Außerdem hat sich ein Proband absichtlich eine Überdosis an Schmerzmitteln zugeführt, welches die Autoren mit der Hormonspritze in Verbindung bringen. Und ein Proband hat sich selbst das Leben genommen, auch wenn die Autoren hier deutlich versuchen, einen Zusammenhang auszuschließen. Was zwar durchaus verständlich ist, aber den Gremien, die für die Beobachtung der Studie zuständig waren, offensichtlicherweise nicht sonderlich gut gefallen hat. Aber das alles interessiert Susie natürlich nicht. Was zählt schon die Einzelpersonen, deren Suizidrisiko nach der Einnahme des Hormoncocktails möglicherweise ansteigt? Und was interessieren schon die Sicherheitsbestimmungen für korrekt durchgeführte Studien? Es zählt nur das Ergebnis. Nämlich, dass Männer gefälligst auch ein hormonelles Verhütungsmittel zur Verfügung haben, egal zu welchem Preis. Denn nur das ist wahre Gleichheit. Gleichberechtigung. Oder, ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Question. Are you high or just incredibly stupid? Leute, die Pille sorgt nicht nur dafür, dass Frau unschwanger bleibt, sondern auch dafür, dass Hormone unsere Umwelt... Oh, Susie. Du bist so unglaublich hardcore und extrem mit deiner Art der Präsentation, dass du nicht einmal ein Schimpfwort laut aussprechen kannst. Oder sind das die Vorgaben von Funk? Du weißt schon, öffentlich-rechtlich und so. Da muss man auf sein Mundwerk achten. Davor muss man Jugendliche nämlich genauso sehr schützen wie vor der Fähigkeit des kritischen Denkens. Der Grund? Wenn wir für kleine Gangster gehen... Okay, stopp. Bevor wir jetzt zum Punkt kommen, den Susie hier anspricht, muss es einfach mal ein bisschen Real Talk geben. Ich bin wirklich der allerletzte, der eine Person aufgrund ihrer Äußerlichkeiten, ihrer Art zu sprechen oder ihrem allgemeinen Stil kritisieren würde. Für mich zählen die Inhalte und die Ideen bzw. Botschaften, die vermittelt werden sollen. Aber jetzt mal ernsthaft, Susie. Schau dich bitte an. Deine Klamotten. Dein Make-up, dein sassy Black-Girl-Gehabe, didn't I tell you, 'cause I told you. Mm-hmm. All das soll offensichtlich dem Zuschauer eine provokative und arrogante Fick-Dich-Anti-Haltung mit der Schaufel ins Gesicht drücken. Du glaubst vermutlich ernsthaft selbst von dir, dass du irgendwie Gangster bist, denn die Bombe, sie tickt, wenn ich komm, wird gefickt. Ein Anti-Held, der mit dem ganzen Hate, der gegen dich gerichtet ist, letztendlich das dicke YouTube-Werbegeld einstreicht. Dass du die bist, die ganz am Ende als letztes lacht. Gleichzeitig spielst du aber für die öffentlich-rechtlichen Mainstream-Plattformen den Kasper, ziehst deine Reputation mit der Zurschaustellung deines Halbwissens noch weiter in den Keller und bist nicht einmal in der Lage, das Wort ficken laut zu sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von dir enttäuscht werden könnte. Aber das hast du damit geschafft. Deshalb bekommst du jetzt von mir höchstpersönlich deinen eigenen Slow Clap. Das hast du dir redlich verdient. Auch wenn das höchstwahrscheinlich die einzig redlich verdiente Sache bleiben wird. Ach ja, eins noch. Es wundert mich nicht, dass du von einigen Kommentatoren im Netz bereits als der weibliche Drachenlord gehandelt wirst. Ich sehe dich zwar noch nicht ganz an dem Punkt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, wieder zurück zum Thema. Der Grund? Wenn wir für kleine Gangster gehen, gelangen Östrogenrückstände ins Grundwasser. Dadurch werden aus Froschboys auf einmal Froschgirls und Fische leiden plötzlich an bisher unbekannten Nierenschäden. Das ist korrekt. Die steigende Belastung durch Östrogenrückstände im Grundwasser hat jetzt bereits messbare Auswirkungen auf einige Amphibienarten und daher unter Umständen auch auf andere Tierarten sowie den Menschen. Umso besser ist es dann natürlich, wenn du dich kurz zuvor noch darüber aufgeregt hast, dass die Studie über eine hormonelle Verhütungsmethode für den Mann abgebrochen wurde. Da ist es dann plötzlich egal, dass Hormonrückstände im Wasser negative Auswirkungen auf die Tierwelt haben. Wer gewinnt hier? Gleichberechtigung oder Umwelt? Wie oft sich Susie Grime wohl am Tag selbst widerspricht. Das sollte man doch mal untersuchen. Studien deuten darauf hin, dass der Anstieg von Genitalfehlbildungen und Hodenkrebs in Zusammenhang mit Hormonen in unserem Wasser steht. Studien deuten darauf hin. Ich muss mir wohl langsam ein Glas zulegen, in das ich jedes Mal einen Cent werfe, wenn ich diese Aussage oder ähnliche Varianten davon höre. Vielleicht gibt es Studien, die das zeigen. Vielleicht. Denkbar ist es. Susie, du scheinst aber der Meinung zu sein, dass ich dir einfach Glauben schenke. Daher hier noch einmal so deutlich, wie es geht. Verlinke deine Quellen. Wenn es etwas gibt, was du vermutlich noch nie hattest, dann ist das eine Form von Glaubwürdigkeit. Als wäre das nicht genug, sinkt seit Jahren die Spermienanzahl bei Männern. Aber hey, wen interessiert schon globale Unfruchtbarkeit, right? Dich interessiert es offenbar nicht sonderlich, da du zu Beginn des Videos deine Meinung über durch Nachwuchs ruinierte Leben kundgetan hast. Ich muss mal kurz ein Wort im Duden nachschlagen. Moment. Ah ja, richtig. So hieß das Wort. Girl, nur weil du die Pille nimmst, heißt das nicht, dass dein nächster One-Night-Stand nicht zu einem miesen Trip namens Tripper werden kann. Denn Schwangerschaftsverhütung ist nicht gleich Schutz. Obwohl wir in der Schule alle über HIV und Co. aufgeklärt wurden, scheinen Dating-Apps vor allem in Großstädten dafür zu sorgen, dass ganz viele Leute ganz, ganz plötzlich an einer Kondomallergie leiden. Auch auf die Gefahr hin, dass man mir jetzt Haarspalterei vorwirft, aber ging es in diesem Video nicht darum, dass Susie uns erklären möchte, was sie an Verhütung ankotzt? Stattdessen redet sie jetzt darüber, wie die Nutzer von Dating-Apps angeblich an einer Kondomallergie leiden. Was genau kotzt sich jetzt in diesem Zusammenhang an Verhütung an? Was kann die Verhütung dafür, dass diese Personen aus verschiedenen Gründen darauf verzichten und ungeschützten Geschlechtsverkehr haben? Hat dieser Punkt überhaupt irgendeinen Zusammenhang mit dem, was du vorher gesagt hast oder mit dem allgemeinen Thema dieses Videos? Und warum stelle ich mir überhaupt diese rhetorischen Fragen, wenn ich mir sehr sicher sein kann, dass in dieses Video nicht mehr inhaltliche Arbeit gesteckt wurde als in eine typische RTL2-Reality-Doku-Soap? Zum ersten Mal seit den 70ern steigen die Infektionsraten für sexuell übertragbare Krankheiten wie Syphilis, Tripper und Chlamydien wieder an. Ja, das ist auch korrekt. Die Neuinfektionen von Syphilis steigen seit dem Jahr 2009 kontinuierlich an. Die Gründe dafür sind vermutlich, wie so oft, multifaktoriell. Spielen die von dir genannten Dating-Apps eine Rolle? Wahrscheinlich. Inwieweit man hier aber der Verhütung die Schuld zuschieben kann, um darüber dann seine eigene negative Meinung zu formulieren, bleibt mir jedoch weiterhin unklar. Wenn man also dank der Pille beim Nachrechtswischen des Schwarms nicht schwanger geworden ist, hat man dann zumindest ein anderes Projekt, um das man sich kümmern kann. Oh ja, natürlich. Jetzt wird alles glasklar. Die Antibabypille trägt die Schuld daran, dass sich Geschlechtskrankheiten in den letzten Jahren wieder verstärkt ausbreiten, weil die Nutzer dieser Verhütungsmethode nicht aufgeklärt genug sind, um zu wissen, dass die Pille nur eine Schwangerschaft verhindert, nicht aber die Übertragung von Krankheiten. Diese alten, weißen, cis-heteronormativen Wissenschaftler, die die Antibabypille erfunden haben, haben natürlich mit Absicht nur eine Empfängnisverhütung eingebaut und nicht gleich auch noch einen Schutz vor Geschlechtskrankheiten integriert. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft und frauenfeindlich. Aber Moment, wann wurde die Antibabypille doch gleich nochmal zum Verkauf in Deutschland freigegeben? Am 1. Juni 1961. Und seit wann steigt die Infektionsrate von Erkrankungen wie Syphilis in Deutschland wieder an? Seit 2009. Da besteht noch nicht einmal eine statistische Korrelation zwischen der Verwendung der Antibabypille und dem Anstieg von Geschlechtskrankheiten wie Syphilis. Dieser Aspekt wäre einem auch klar, wenn man sich die Statistiken über die Neuinfektionen mal im Detail angeschaut hätte. Interessanterweise fand der Anstieg der Neuinfektion nämlich nicht beim Geschlechtsverkehr zwischen Heterosexuellen statt, sondern beim homosexuellen Geschlechtsverkehr zwischen Männern. Und wie wir alle wissen, sind schwule Männer ja die Hauptzielgruppe für die hormonelle Verhütung mit Östrogenen. Halt, Moment. That was so terrible, I think you gave me cancer! Fassen wir zusammen. Es ist mehr als eindeutig, dass Susie mit ihrem Videobeitrag Anti-Baby-Pillen-Bashing betreiben will. Dies erklärt auch, warum sie so viele haltlose Zusammenhänge konstruiert, anstatt sich an den Fakten zu orientieren. Obwohl sie legitime Bedenken in Bezug auf das Problem der Hormonrückstände durch die Anti-Baby-Pille anführt, so ist das offensichtlicherweise nicht ihr Motivationsgrund, um diese Thematik zu besprechen. Nein, sie nimmt es als Ungerechtigkeit wahr, dass hauptsächlich Frauen die Bürde der Reproduktionsverantwortung auferlegt wird. Dass es nachvollziehbare Gründe für dieses Ungleichgewicht im Verhütungsangebot für Männer und Frauen gibt, ignoriert sie natürlich vollkommen. Ebenso ignoriert sie, dass mit jeder Form der Verantwortung auch gleichzeitig eine ganze Reihe an Freiheiten verbunden sind. Wie im Fall der Verhütung, eine deutlich größere Entscheidungsgewalt von Frauen über die Fortpflanzung im Allgemeinen. Ohne jetzt aber noch viele Worte über die widersprüchlichen Aussagen von Susie zu verlieren, möchte ich noch ein paar kurze Sätze an Jäger und Sammler richten, dem YouTube-Kanal, der diesem geistigen Konglomerat aus Falschinformationen und Halbwissen eine Plattform bietet. Dies gilt übrigens analog für alle Kanäle, die Teil des öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsprojekts namens Funk sind. Ihr steht in der Pflicht. Mir gegenüber und jedem Mitglied unserer Gesellschaft. Ihr habt einen Bildungsauftrag, welcher sich zwangsläufig aus den Rundfunkgebühren ergibt. Eine Diskussion darüber, ob es sich beim Rundfunkbeitrag um sogenannte Zwangsgebühren handelt oder nicht, ist nicht nur müßig, sondern irrelevant, weshalb ich eine solche Diskussion hier auch nicht führen werde. Wichtig ist nur eines. Wenn die öffentlich-rechtlichen Medien Gebühren einziehen, dann stehen sie damit zwangsläufig den Gebührenzahlern, also der gesamten Gesellschaft, gegenüber in der Pflicht. Es ist eure Pflicht, Informationen auf Korrektheit zu prüfen, bevor ihr diese in die Öffentlichkeit stellt. Es ist eure Pflicht, euch mit Kritik auseinanderzusetzen und, falls notwendig, Richtigstellungen vorzunehmen. Auch das Auslassen von Informationen ist eine Variante der Manipulation. Es ist nicht legitim, wenn ihr Kritik abwinkt, als ob ihr darüber stehen würdet und euch für eindeutige Fehltritte nicht rechtfertigen müsstet. Oder ihr kritische Aussagen einfach vollkommen ignoriert. Es ist alles andere als legitim, wenn ihr Susie Grime als Privatperson vorschiebt, die ja nur ihre Meinung wiedergibt, um euch damit diesen Pflichten zu entziehen. Auf Klo hat diese Taktik bereits versucht. Und Jäger und Sammler stehen dem nichts nach. Welche Abgründe werden sich noch auftun, wenn man etwas genauer auf dieses Gemeinschaftsprojekt schaut? Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Jäger und Sammler. Nehmt euren Bildungsauftrag ernst oder findet euch mit den Konsequenzen ab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Ganzen einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, in denen ich mich mit Funk auseinandersetze, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Das gleiche gilt natürlich für den Fall, dass ihr Kritik an meinen Videos üben möchtet. Ich bin immer froh über konstruktive Rückmeldungen und versuche, so viele Kommentare wie möglich zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Rand.